Olaf, kennst du schon den neuesten Hit? Leider nicht, Freddy, ja, aber teil's mir doch mit. Okay, schau hier. Das ist das NES Classic Mini und PlayStation Classic Mini, klein und sexy wie ein Mikro-Bikini. Wow, wie cool, das ist ja super klein. Aber ist die Spielauswahl auch so fein? Logo, da drauf sind 20 plus 1 Spiele. 20 plus 1, das sind ganz schön viele. Und ob, aber warte, es wird noch viel toller. Dabei sind nämlich auch zwei SNES Controller. Das passt ja perfekt, denn wir sind auch zu zweit. Ich nehme einen, du den anderen und wir haben eine gute Zeit. SNES Classic Mini, aha. SNES Classic Mini, yeah. SNES Classic Mini, come on. SNES Classic Mini, SNES Classic Mini, aha. SNES Classic Mini, yeah. SNES Classic Mini, come on. Wassereffekt, na ihr Luschen, was ist hier denn los? Wir spielen SNES Classic Mini, das ist ganz famos. Oh Mann, da habt ihr euch aber schön abzocken lassen. Und bei Nintendo klingeln die Kassen, neue Spiele draufladen, könnt ihr damit echt knicken. Nur Fanboys, wir tun so einen Blödsinn abnicken. Und die Controllerkabel sind mit 1,5 Meter viel zu kurz. Ach, du bist ein dummer Hater. Also ich zock Retro auf nem Raspberry Pi, klatschen Emulator drauf und spar noch Geld dabei. Piraten sind bei uns nicht willkommen. Gehen Sie mal mit, sie sind festgenommen. SNES Classic Mini, oh. SNES Classic Mini, yeah. SNES Classic Mini, come on. SNES Classic Mini. SNES Classic Mini, oh. SNES Classic Mini, yeah. SNES Classic Mini, come on. Was hat er jetzt davon, dieser blöde Hurensohn? Naja, ein bisschen recht hat er aber schon. Diskussion über Netstyle, Beat läuft leise im Hintergrund. Oh shit, Freddy, was denn das hier jetzt Ungleiches hier in dieser Packung? Da ist gar kein Netstyle! Hey Olaf, Freddy, was Phase, Mann? Checkst du schon den neuesten Shit? Nein. Es gibt wieder eine neue Minikonsole. Was? Hoffentlich nicht wieder so eine Scheiß-Kinderkacke, Mann. Nein, Mann, deswegen heißt's PlayStation-Klasse. Klingt irgendwie geklaut, stimmt egal, was sind da so drauf. 20 Spiele, zum Beispiel GTA, Metal Gear und Resident Evil. Schon echt stark. Aber kein Crash, keine Lara. Und wo ist Tony Hawk und was kostet der Spaß? 99 Tacken, egal, wir können's uns leisten, denn wir sind jetzt erwachsen. PS1, so what? PlayStation Classic, die Konsole für die Grown-Ups. Games, das ist ganz schön viel. Zieht euch das mal rein, wir zocken zu zweit. Deine Mutter zockt am SNES, doch wir sind cooler als der Rest. Gar nicht wahr, ihr beiden Bullies, diese viel zu teure Scheiße schmeiß ich direkt in den Gully. Von dem Kack 3D krieg ich Augencreme. X oder Kreis? Mal bestätigt man mit X, mal bestätigt man mit Kreis. Was soll der Scheiß? Krieg dich wieder ein, so war's halt damals auf der PSA.